Um 12 hielt der Zug auf Bahnhof Gransee. Woldemar sah schon vom Coupé aus den Wagen, aber statt Lorenzen war Krippenstapel da. Das war ihm zunächst nicht angenehm, aber er nahm es bald von der guten Seite. Krippenstapel ist am Ende noch besser, weil er unbefangener ist und mit manchem weniger zurückhält. Lorenzen, wenn er dies Wort auch belächeln würde, hat einen diplomatischen Zug. In diesem Augenblick erfolgte die Begrüßung mit dem inzwischen herangetretenen Bienenvater und alle drei bestiegen den Wagen, dessen Verdeck zurückgeschlagen war. Krippenstapel entschuldigte Lorenzen, der wegen einer Trauung behindert sei und so wäre denn alles in bester Ordnung gewesen, wenn unser trefflicher alter Museumsdirektor nur vor Antritt seiner Fahrt nach Gransee von einer Herausbesserung seines äußeren Menschen Abstand genommen hätte. Das war ihm aber unzulässig erschienen. Und so saß er denn jetzt dem jungen Paare gegenüber, angetan mit einem Schlipsstreifen und einem großen Chemisettvorbau. Der Schlips war so schmal, dass nicht bloß der zur Befestigung der Vatermörder dienende Hemdkragenrand in halber Höhe sichtbar wurde, sondern leider auch der aus einem keilartigen Ausschnitt hervorlugende Adamsapfel, der sich nun wie ein Ding für sich beständig hin und her bewegte. Die Verlegenheit Armgards, deren Auge sich natürlich ganz gegen ihren Willen unausgesetzt auf dieses Naturspiel richten musste, wäre denn auch von Moment zu Moment immer größer geworden, wenn nicht Krippenstapels unbefangene Haltung schließlich über alles wieder hinweggeholfen hätte. Dazu kam noch, dass seiner Unbefangenheit seine Mitteilsamkeit entsprach. Er erzählte von dem Begräbnis und wer vom Grafschaftsadel alles dagewesen sei. Dann kam Thormeyer an die Reihe, dann Katzenstein und die Domina und zuletzt auch Lüt-Achnes. »Des Kindes müssen wir uns annehmen«, sagte Armgard. »Wenn du darauf drängst, gewiss. Aber es liegt schwieriger damit, als du denkst. Solche Kinder, ganz im Gegensatz zur Pädagogenschablone, muss man sich selbst überlassen. Der gefährlichere Weg, wenn überhaupt was Gutes in ihnen steckt, ist jedes Mal der bessere. Dann bekehren sie sich aus sich selbst heraus. Wenn aber irgendein Zwang diese Bekehrung schaffen will, so wird meist nichts daraus. Da werden nur Heuchelei und Ziererei geboren. Eigener freier Entschluss wiegt 100 Erziehungsmaximen auf.« Armgard stimmte zu. Krippenstapel aber fuhr in seinem Berichte fort und erzählte von Kluckhuhn, von Unke, von Elfriede. Sponholz werde in der nächsten Woche zurückerwartet und Koseleger und die Prinzessin seien ein Herz und eine Seele, ganz besonders, und das sei das Allerneueste, seit man für ein Rettungshaus sammle. Seitens des Adels werde fleißig dazu beigesteuert, nur Molchow habe sich geweigert. Sowas schaffe bloß Konfusion. Um 2 traf man in Schloss Stechlin ein. Woldemar durchschritt die verödeten Räume, verweilte kurze Zeit in dem Sterbezimmer und ging dann in die Kirchengruft, um da den Kranz an des Vaters Sarge niederzulegen. Am späten Nachmittag erschien auch Lorenzen und sprach zunächst sein Bedauern aus, dass er einer Amtshandlung halber, Cosset Tschocke habe sich wieder verheiratet, nicht habe kommen können. Er blieb dann noch den Abend über und erzählte vielerlei, zuletzt auch von dem, was er dem Alten feierlich habe versprechen müssen. Woldemar lächelte dabei. »Die Zukunft liegt also bei dir.« Und unter diesen Worten reichte er Armgard die Hand. Armgard hatte sich von der im Stechliner Hause herrschenden Weltabgewandtheit angeheimelt gefühlt. Aber der Gedanke, hier ihre Tage zu verbringen, lag ihr doch vorderhand noch fern. Und so kehrte sie denn kurz vor Ablauf einer Woche nach Berlin zurück, wo mittlerweile Melusine für alles gesorgt und eine ganz in der Nähe von Woldemars Kaserne gelegene Wohnung gemietet und eingerichtet hatte. Das war am Belle-Alliance-Platz. Als das junge Paar diese Wohnung bezog, ging die Saison bereits auf die Neige. Die Frühjahrsparaden nahmen ihren Anfang und gleich danach auch die Wettrennen, an denen Armgard voll Interesse teilnahm. Aber ihre Freude daran war doch geringer, als sie geglaubt hatte. Weder das Großstädtische noch das Militärische, weder Sport noch Kunst behaupteten dauernd den Reiz, den sie sich anfänglich davon versprochen. Und ehe der Hochsommer heran war, sagte sie, »Lass mich's dir gestehen, Woldemar, ich sehne mich einigermaßen nach Schloss Stechlin.« Er hätte nichts Lieberes hören können. Was Armgard da sagte, war ihm aus der eigenen Seele gesprochen. Liebenswürdig und bescheiden, wie er war, stand ihm längst fest, dass er nicht berufen sei, jemals eine Generalstabsgröße zu werden. Während das alte märkische Junkertum, von dem frei zu sein, er sich eingebildet hatte, sich allmählich in ihm zu regen begann. Jeder neue Tag rief ihm zu, die Scholle daheim, die dir Freiheit gibt, ist doch das Beste. So reichte er denn seine Demission ein. Man sah ihn ungern scheiden, denn er war nicht bloß wohlgelitten an der Stelle, wo er stand, sondern überhaupt beliebt. Man gab ihm, als sein Scheiden unmittelbar bevorstand, ein Abschiedsfest, und der ihm besonders wohlwollende Kommandeur des Regiments sprach in seiner Rede von den schönen, gemeinschaftlich durchlebten Tagen in London und Windsor. All die Zeit über waren natürlich auch die von einer Übersiedlung aufs Land unzertrennlichen kleinen Mühen und Sorgen an das junge Paar herangetreten. Unter diesen Sorgen, Lizzie hatte abgelehnt, weil sie die große Stadt und die Bildung nicht missen mochte, war in erster Reihe das Ausfindigmachen einer geeigneten Kammerjungfer gewesen. Es traf sich aber so glücklich, dass Portier Hartwigs hübsche Nichte mal wieder außer Stellung war. Und so wurde diese denn engagiert. Melusine leitete die Verhandlungen mit ihr. »Ich weiß freilich nicht, Hedwig, ob es Ihnen da draußen gefallen wird, ich hoffe es aber. Und Sie werden jedenfalls zweierlei nicht haben, keinen Hängeboden und keinen Ankratz, wie die Leute hier sagen. Oder wenigstens nicht mehr davon, als Ihnen schließlich doch vielleicht lieb ist.« »Ach, das ist nicht viel«, versicherte Hedwig halb Scham, halb schalkhaft. Am 21. September wollte das junge Paar in Stechlin einziehen und alle Vorbereitungen dazu waren getroffen. Schulze Kluckhuhn trommelte sämtliche Kriegervereine zusammen, die Düppelstürmer natürlich am rechten Flügel. Während Krippenstapel sich mit Tucheband über ein Begrüßungsgedicht einigte, das von Rolf Krakes ältester Tochter gesprochen werden sollte. Die Globsower gingen noch einen Schritt weiter und bereiteten eine Rede vor, darin der neue junge Herr als einer der ihrigen begrüßt werden sollte. Das alles galt dem 21. Am Tage vorher aber traf ein Brief Melusinens bei Lorenzen ein, an dessen Schluss es hieß: »Und nun, lieber Pastor, noch einmal das eine. Morgen früh zieht das junge Paar in das alte Herrenhaus ein, meine Schwester und mein Schwager. Erinnern Sie sich bei der Gelegenheit unseres in den Weihnachtstagen geschlossenen Paktes. Es ist nicht nötig, dass die Stechline weiterleben, aber es lebe der Stechlin.«